Einstiegslektion. Grüße von den deutschen Freunden. Hallo. Kennst du noch Anna und Benno? Sie und ihre Freunde kommen aus Deutschland. Deutschland ist groß und hat viele schöne Städte. Anna und Benno wohnen in München. Die Stadt liegt im Süden Deutschlands.